Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's eine Revue mit dem Motto Pretty is for you. Um das Frühwerk der Band Alice Cooper geht's heute Nacht knapp 2 Stunden lang. Am Mikrofon ist Michael Frank. Und hier ist die Ouvertüre der allerersten LP von Alice Cooper. Das waren die ersten 2,5 Minuten vom ersten Alice Cooper Album. Es heißt wie die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk Pretty's for You. Die Platte erschien im Spätsommer 1969 auf Frank Zappas Label Straight. Aufgenommen wurde die Platte laut einer Quelle allerdings schon 1968. Zu hören waren gleich 2 Nummern. Die Band Alice Cooper war zu dieser Zeit sehr begabt und unerschrocken im Bereich der Miniaturform. Immerhin 6 der 13 Nummern der LP Pretty's for You sind nur zwischen 1 und 2 Minuten lang. Zu hören war zuerst die Ouvertüre des Albums, passenderweise Titanic Overture genannt. Eines der schönsten Mellotron-Stücke, das ich kenne. Direkt danach kommt auf Pretty's for You ein Track mit dem vielversprechenden Titel 10 Minutes Before the Worm. Alle Nummern wurden damals im Bandkollektiv geschrieben, also von Vincent Vernier alias Alice Cooper, von den beiden Gitarristen Mike Bruce und Glenn Buxton, dem Bassisten Dennis Dunaway und dem Drummer Neil Smith. Nur wenige Jahre nach der experimentierfreudigen Anfangsphase der Band war die Band zu einer prima Hardrock-Band mutiert, die sich ab und zu noch ein paar extravagante Passagen und Dissonanzen erlaubte. Auch in den Songtexten aus den ersten Jahren der Alice Cooper Band finden sich interessante Perspektiven mit überraschenden Brechungen, wie in der Musik. Der nächste Song trägt den Titel Shoe Salesman. Der Held des Songs erzählt davon, wie ein Bekannter, eben jener Schuhhändler, ihm eines Tages eine Reihe von Flecken, Abdrücken oder Narben auf seinem Arm zeigte. Ob diese Sommersprossen wohl bleiben werden, fragte der Schuhhändler. Dann aber gibt es einen Dialog zwischen dem Helden des Songs und einer Frau. Ich brauche ein Eis am Stiel, sagt sie. Später blinzelt sie ihm zu und schlägt eine Vergnügungstour vor. Wie schon in der Szene mit dem Schuhverkäufer fällt dem Helden nichts ein, was er dazu sagen könnte. Und dann taucht da wieder diese Zeile auf. Do you think these freckles will stay? Meinst du, die Sommersprossen bleiben? Thank you. Musik aus den ersten Jahren der Band Alice Cooper gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk und das noch bis 3 Uhr. Gerade das war eine Trilogie mit Songs vom zweiten Alice Cooper-Album Easy Action aus dem Jahr 1970. Der Albumtitel Easy Action geht auf eine Textpassage aus der Verfilmung von Leonard Bernsteins Musical West Side Story zurück. Der Film soll einer der Lieblingsfilme der Band sein. Von der Platte Easy Action gab's zuerst Shoe Salesman, musikalisch sonnige Ballade, die mich an Paul McCartneys Soloplatten der Jahre 70-71 erinnert. Allerdings ist der Text von Shoe Salesman seltsamer und verstörender als McCartneys damalige Texte. Nach Shoe Salesman gab es eine weitere textliche Obskurität, Beautiful Fly Away. Musikalisch eine sehr britisch klingende Mixtur von klassisch angehauchten Klavierakkorden, Musical-Reminiszenzen und leichter Psychedelik. In der ersten Strophe fragt sich der Held, was ihn wohl auf die Erde gebracht habe und ob er nicht immer schon hier gewesen sei. Er berichtet von seinen Plänen und später werde er beim Bischof vorbeischauen, um mal nachzuschauen, was da angeboten wird. Die erste Strophe endet mit den Zeilen »DDT vergiftet mich, verändert meine Relativität«. Am Schluss des Songs fragt der Held, »Waren wir nicht immer schon hier und haben wir nicht alle eine Liebe und eine Furcht gemeinsam? Eines Tages wirst du erfahren, dass es dein Leben ist, also komm nur, sieh dich um, du wirst dich wundern. Später werde ich dann verschwinden, wieder in einer anderen Gebärmutter. Und dann schaue ich noch auf dem Herrenklo vorbei. Habe ich dir nicht alles von mir gegeben? Wo lebst du?« Mit diesen Gedanken und einem hohen, sirrenden Ton endet Beautiful Fly Away. Zum Schluss der Alice Cooper Trilogie vom Album Easy Action gab es einen Song, der im Titel an eine frühe Inkarnation der Alice Cooper Band erinnert, The Return of the Spiders. Die Nummer widmete die Band dem Rock'n'Roll und Rockabilly-Original Gene Vincent. Thank you. Thank you. Das war Musik von der Band Alice Cooper aus den Jahren 1972 und 73. Zuerst gab es einen Ausflug in dezenten Bar-Jazz vom 72er Album Schools Out. Blue Turk heißt die Nummer. Bekanntlich war die Band eine der frühen Exponenten von so etwas wie Schockrock. Der Sänger Vincent Vernier alias Alice Cooper gab in den B-Filmartigen, blutrünstig inszenierten Live-Shows der Band gern den Bösewicht. Und da nimmt es nicht Wunder, dass dieser nett swingende Song Blue Turk tatsächlich von Nekrophilie, Sex mit einer Toten handelt. Zumindest vermuten das die Online-Exegeten. Anhaltspunkte dafür gibt's im Text so einige. Nach der Prise Jazz gab's eine der letzten länger gestrickten Songsuiten, die die Band Alice Cooper auf Platte veröffentlichte, inklusive Kriminalfilmmusik in der Mitte. Im Original erschien das Stück im Februar 73 auf dem Album Billion Dollar Babies. Unfinished Sweet heißt der Track, eine Spielerei mit den englischen Wörtern für Süßigkeiten und Sweet im Sinne einer zusammengehörigen Folge von Musikstücken. Tatsächlich geht es hier um Süßigkeiten und deren Folgen in der Halloween-Nacht. Die erste Szene präsentiert den Helden in einem Chaos aus Süßigkeiten. Überall liegt Süßkram rum, sein Haar ist mit Schokolade beschmiert. St. Vitus tanzt auf seinen Backenzähnen. Ein Besuch beim Zahnarzt ist unvermeidlich. Der schaut ihm in den Mund und fängt hämisch an zu grinsen. Die Zähne sind in Ordnung, sagt er. Aber das Zahnfleisch muss raus. Nach der Behandlung spürt der Held noch die Effekte des Betäubungsgases. Er fühlt sich von Spionen umgeben. Durch seine glasigen Augen kann er sie sehen, wie sie hinter ihm her sind. Und die beiden letzten Zeilen des Songs toppen das Ganze noch. Desaad wird heute Nacht in meinem Mund leben und die Fee der verrotteten Zähne ist zufrieden. Die Live-Version von Unfinished Sweet wurde 1973 mitgeschnitten, aber erst 2001 in einer erweiterten CD-Ausgabe von Billion Dollar Babies veröffentlicht. Hier sind noch einmal zwei Miniaturen von Alice Cooper aus dem Jahr 1969. This song is called Tootie Muller. It's a girl in Phoenix, Arizona. She's a lot of fun. Tootie Muller made us brownies, took our pictures, sent us letters, oh. She liked to give her life away, get it back another day, no. Try it out another way. like it. Das war gerade ein weiterer Song vom Debütalbum der Band Alice Cooper. Pretty's for You heißt die Platte. Aufgenommen wurde sie, so heißt es, bereits 1968. Veröffentlicht wurde sie dann im August 1969 auf Zappas eigenem Label Straight. Zu hören war zuletzt der Song Living, einer der Songs, in denen die Liebe zur Musik der Beatles und von The Who hörbar wird. Los ging diese Alice Cooper-Trilogie mit der Miniatur Earwigs to Eternity. Da könnte Syd Barretts Version von Pink Floyd wohlwollend Pate gestanden haben. Auf jeden Fall hat die Band keinen Hehl daraus gemacht, dass Pink Floyd, besonders das erste Album Piper at the Gates of Dawn, anfangs großen Einfluss auf die Musik von Alice Cooper hatte. Gitarrist Glenn Buxton konnte Syd Barretts Gitarrenspiel stundenlang zuhören, so heißt es. Noch ein dritter Song vom Debütalbum Alice Coopers war zu hören, allerdings in einer Live-Version, aus dem Club Whiskey A Go-Go in Los Angeles. Today Müller heißt die Songminiatur mit zig verschiedenen Teilen, mitgeschnitten Anfang 1969, veröffentlicht erstmals 1992. Hier ist noch ein Ausschnitt aus dem Konzert im Whiskey A Go-Go, Nobody Likes Me. This song is, we wrote this song right after we got kicked out of Chandler, Arizona. We're out of cowboys, you know. Thank you. yes you do. No, we don't. Oh, yes you do. No, we don't. Yes you do. No, we don't. Yes you do. No, we don't. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Yes, yes, yes, yes, no, no. Spot. Thank you very much. Die Band Alice Cooper im Whiskey A Go Go Anfang 1969. Sänger Vincent Furnier alias Alice Cooper war damals knapp 21 Jahre alt. Mit 16, 1964, hatte der damals 16-Jährige mit den Earwigs seinen ersten Auftritt. Allerdings mimten sie bei dem Bandwettbewerb nur zur Musik eines Beatles-Songs. Wenig später spielten sie selber. Die Band hieß nun The Spiders. Drei Fünftel der späteren Alice Cooper Band waren damals schon bei den Spiders zusammen. Vincent Furnier, Bassist Dennis Dunaway und Gitarrist Glenn Buxton. Eine erste Single wurde 1965 veröffentlicht, ein neuer Gitarrist stieg bei der Band ein, Michael Bruce, und 1967, als die Spiders schon The Naz hießen, kam noch der Drummer Neil Smith neu dazu. Angefangen hatten die Spiders 1965 mit Beatles, Stones und Yardbirds inspirierten Beat- und Rhythm and Blues Marke Großbritannien. Bei The Naz waren musikalisch deutliche Spuren von Psychedelik zu hören. Und nach der Umbenennung in Alice Cooper kamen noch dissonanzenfreudige Miniatur-Songcollagen und einige Gitarrenexkursionen hinzu und natürlich sehr theatralische Live-Shows. Die Lernkurve der Band in den ersten 5 Jahren zwischen erster Single 65 und dem zweiten Album 1970 war schon ziemlich steil. Die Gitarren klangen zwar nicht immer so sauber gestimmt wie bei anderen Profimusikern, aber solche Songs mit ihren häufigen Takt-, Tempo- und Harmoniewechseln auswendig zu lernen, einzuüben und dann noch mit allerlei Zinnober garniert live zu präsentieren, das ist schon eine reife Leistung. Als dann nach Album Nummer 2 Bob Ezrin als Produzent der nächsten Platte engagiert wurde, begann eine neue Transformation der Band. Vincent Furnier hat sich einmal dahingehend geäußert, dass Bob Ezrin die Band und ihre Songs erst einmal in ihre Einzelteile zerlegt und dann wieder neu zusammengesetzt hätte. Dissonante Mini-Song-Collagen ohne erkennbaren Refrain fielen dem Schleifprozess zum Opfer. Kraftvoll und sauber gespielter Hardrock mit leichtem Schielen auf die Charts war das Resultat. Musikalisch mehr als spannend konnte die Band aber immer noch sein. Ende 1971 erschien bereits die vierte Alice Cooper LP, etwas mehr als 2 Jahre nach dem LP-Debüt der Band. Und inzwischen hatten Alice Cooper auch Hard Rock an der Grenze zum Prog-Rock im Programm. Von der LP Killer, der Track Halo of Flies. And I Halo of Flies, ein Track vom vierten Album der Band Alice Cooper, Killer, veröffentlicht Ende 1971. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk noch ein paar Takte der Balladenskizze Mary Ann vom Billion Dollar Babies Album aus dem Jahre 1973. Your eyes were pools of laughter.